Ich setze 100 auf Stevens. Er darf sie aber nicht festhalten. Ich setze auf Dolochow. Schlag durch, Kuragin. Jakob, eine Flasche rum. Aber in eine Tür hier, sonst gilt es nicht. Und kommt schon her, schlag durch. Moment, Dolochow, da ist ja Pierre. Komm her, Petruscha. Ah, Pierre. Was ist denn bei euch los? Der Fensterrahmen herausgerissen? Er musste raus, sonst glaubt man noch, ich halte mich fest. Hier wird gewettet, der Engländer und Dolochow. Ich verstehe gar nichts. Mein Gott, ist der nüchtern! Komm, trink erst mal! Achtung! Ich wette also 50 Imperiale, oder wollen Sie 100? Nein, 50. Gut, 50 Imperiale. Also, ich wette, dass ich ohne abzusetzen die ganze Flasche Rum austrinke, und zwar im Fenster sitzend, hier auf diesem Mauervorsprung. Und ohne mich auch nur im geringsten festzuhalten, stimmt's? Sehr gut. Ja, stimmt. Sehr gut. Also, herhören, wenn mir das jemand nachmacht, so zahle ich ihm 100 Imperiale, verstanden? Also, los! Los, was? Abgemacht! Ich brauche keine Hilfe! Oh mein Gott, er wird sich den Hals brechen. Hör ihn nicht an, du erschreckst ihn und dann ist der Spaß vorbei. Wenn sich noch jemand untersteht, mich zu stören, werfe ich ihn auf der Stelle hier hinunter. Also? Unglaublich. Was habe ich gesagt? Ausgezeichnet. So ein Teufelskerl. Ach. Leer! Bravo! Ah, das war eine Wecker! Sie Teufel. Haben gewonnen! Meine Herren! Eine Flasche her! Ich mache das auch! Her damit! Pierre, yeah, bist du verrückt geworden? Ihr wird ja schon auf der Treppe schwindelig! Ich brauch nicht mal eine Wette zu sein! Ich trinke sie aus! Her mit der Flasche! Lass den doch machen! Nein! Das geht zu weit! So bringen wir ihn nicht davon ab, wartet. Ich weiß schon. Hör mal, Pierre! Hä? Ich halte die Wette, aber morgen! Und jetzt fahren wir zu den Schauspielerinnen! Komm! In Ordnung! Fahren wir! Los! Wenige Tage später wurde im Moskauer Haus des Grafen Ilja Rostow ein doppelter Namenstag gefeiert. Die Gräfin und ihre jüngste Tochter hießen beide Natalia, und seit dem frühen Morgen rollten die Equipagen der Gratulanten in die Pawarskaja. Das Gesprächsthema im Salon war die zurzeit wichtigste Stadtneuigkeit, die Krankheit des alten Grafen Besuchow und der Lebenswandel seines unehelichen Sohnes Pierre. Der arme Graf tut mir ja so leid. Gesundheitlich ging es ihm ohnehin schon so schlecht. Und dazu jetzt noch dieser Kummer, den ihm der Sohn macht. Das muss ihn ja umbringen. Was Sie nicht sagen. Ja, um was handelt es sich denn? Das wissen Sie nicht? Gräfin, er soll in Petersburg so unerhörte Dinge angestellt haben, dass er polizeilich ausgewiesen werden musste. Nein. Erzählen Sie schon. Er hat sich einfach schlimmen Umgang gewählt, Graf. Fürst Wassilis Sohn, er und ein gewisser Dolochow. Richtige Verbrecher müssen das sein. Pardon, Anna Michailowna, besonders dieser Dolochow. Dolochow wurde zum Gemeinen degradiert. Monsieur Pierre, wie gesagt, nach Moskau ausgewiesen. Ja, und was haben Sie eigentlich gemacht? Stellen Sie sich vor, die drei haben zusammen irgendwo einen Bären aufgetrieben, haben ihn mit in ihren Wagen genommen und sind damit zu irgendwelchen Schauspielerinnen gefahren. Natürlich kam sehr bald die Polizei, um diesem Unfug ein Ende zu machen. Da packten sie den Reviervorsteher, banden ihn Rücken an Rücken mit dem Bären zusammen und warfen den Bären in die Molka, und der Bär schwamm davon mit dem Reviervorsteher auf dem Rücken. Ach, Mascher, muss das ein Bild gewesen sein? Der Reviervorsteher auf dem Bären. Aber das ist doch entsetzlich. Wie kann man nur darüber lachen, Graf? Ein herrlicher Streich. Da sieht man wieder, was bei dieser ganzen ausländischen Erziehung herauskommt. Ich wünschte nur, dass ihn hier trotz seines Reichtums niemand empfängt. Mir hat man ihn auch vorstellen wollen, aber ich habe mich rundweg geweigert. Schließlich habe ich Töchter. Wie kommen Sie darauf, dass der junge Mann reich sein soll? Wenn ich nicht irre, ist Pierre doch unehelich. Mein Gott, Besuchow hat doch nur uneheliche Kinder, an die 20, sagt man. Ja, aber dieser Pierre ist sein Lieblingssohn. Umso schlimmer. Sagtest du nicht, meine Liebe? Natürlich. Durch seine Frau ist eigentlich Fürst Wassili der direkte Erbe des ganzen Vermögens. Der Vater jenes Anatol Kurakin? Der zusammen mit diesem Dolochow und Pierre... Ja, ganz recht. Fürst Wassili Sergejewitsch Kuragin. Es handelt sich um 40.000 Seelen und um Millionenwerte. Ich bin über die Verhältnisse so gut unterrichtet, weil Fürst Wassili es mir selbst gesagt hat. Aber der alte Graf hat Pierre immer sehr geliebt. Er hat sich selbst um seine Erziehung gekümmert. Und so weiß niemand, wem eigentlich das ungeheure Vermögen zufallen wird. Pierre oder dem Fürsten Wassili, wenn der Graf stirbt. Und es geht ihm so schlecht, dass das jeden Augenblick der Fall sein kann. Man hat schon Dr. Lorrain aus Petersburg zu ihm geholt. Ach, Fürst Wassili soll gestern auch nach Moskau gekommen sein. Auf einer Inspektionsreise, sagt man. Ja, aber das ist nur ein Vorwand. Er ist gekommen, um den Grafen noch zu sehen, weil er gehört hat, wie schlecht es ihm geht. Die verwitwete Fürstin Drubetskaja war tatsächlich ausgezeichnet informiert. Seit Jahren völlig verarmt, war sie ständig in den Salons von Moskau und Petersburg zu finden. Immer auf der Suche nach Protektion für ihren abgöttisch geliebten Sohn Boris, der hier im Hause Rostow aufgewachsen war. Ihrer Hartnäckigkeit hatte es der junge Fähnrich zu verdanken, dass er durch Vermittlung des Fürsten Wassili vor kurzem als Adjutant zur Garde versetzt worden war. Nun fehlten aber sogar die Mittel, seine Ausrüstung zu finanzieren. Die ganze Hoffnung der Fürstin richtete sich auf die Großzügigkeit des im Sterben liegenden Grafen Besuchow, der Taufpate ihres Paris war. So verließ sie die Namenstagsfeier und wandte sich im Hause des Kranken, da sie zu ihm nicht vorgelassen wurde, an den Fürsten Wassili. Das ist mein Sohn. Er wollte sich selbst bei Ihnen für seine Beförderung bedanken. Glauben Sie mir, Fürst, mein Mutterherz wird nie vergessen, was Sie für uns getan haben. Es freut mich. Seien Sie nur eifrig im Dienst und zeigen Sie sich der Auszeichnung würdig, die Ihnen zuteil geworden ist. Sie sind auf Urlaub hier? Ich warte auf den Befehl, euer Durchlauf zu meinem Truppenteil abzugehen. Was sagen die Ärzte? Es ist wenig Hoffnung. Oh, schrecklich. Und ich hätte doch dem Onkel so gern noch einmal für alles Gute gedankt, was er Boris und mir erwiesen hat. Boris ist sein Patenkind. Ich fürchte nur, dieses Wiedersehen würde ihn allzu sehr angreifen, liebe Anna Michailowna. Ach, ich kenne doch seinen geraden Charakter. Ich weiß, wie edel er ist. Und jetzt ist niemand um ihn als seine Nichten. Und die Prinzessinnen sind noch sehr jung. Hat er seine letzte Pflicht schon erfüllt, Fürst? Noch nicht. Man darf nicht warten, bis es ihm noch schlechter geht. Man muss ihn vorbereiten. Wir Frauen, Fürst, wir wissen immer, wie man solche Dinge zur Sprache bringt. Ich muss ihn unbedingt sehen. Und wenn es mir auch noch so schwer fällt, ich bin ja gewohnt zu leiden. Warten wir doch noch bis zum Abend. Die Ärzte erwarten eine Krise. Aber wir dürfen nicht warten, Fürst. Die Minuten sind kostbar. Es geht um sein Seelenheil. Ach, da kommt Prinzessin Katharina. Wie geht es ihm? Unverändert. Und wie könnte es auch anders sein? Dieser ständige Lärm hier vor der Tür? Ach, meine Liebe, ich bin soeben eingetroffen und stehe zur Verfügung, um bei der Pflege unseres Onkels zu helfen. Ich kann mir vorstellen, wie viel Sie durchgemacht haben. Ich erwarte Sie nachher, Fürst. Boris, ich gehe zum Grafen, zum Onkel. Geh du so lange zu Pierre Monami und vergiss nicht, ihm die Einladung zu Rostows zu überbringen. Sie lassen ihn zum Dinner bitten, aber er wird ja wohl nicht hingehen, Fürst. Ganz im Gegenteil, ich wäre froh, wenn Sie mir den jungen Mann etwas vom Halse schaffen. Er sitzt hier nur herum. Der Graf hat noch kein einziges Mal nach ihm gefragt. Ja, Graf Rostow lässt Sie bitten, heute bei ihm zu speisen. Ah, Graf Rostow. Sie sind also sein Sohn Ilja. Stellen Sie sich vor, ich hatte Sie im ersten Augenblick gar nicht erkannt. Wissen Sie noch, wie wir damals mit Madame Jacot auf die Sperlingsberge fuhren? Es ist freilich lange her. Da sind Sie im Irrtum. Ich wohne zwar im Hause Rostow, bin aber der Sohn der Fürstin Anna Michailowna Drubetskaja, Boris. Bei Rostows heißt der Vater Ilja und der Sohn Nikolai. Und eine Madame Jacot. Ach, was habe ich da angerichtet? Alles durcheinander gebracht. Ich habe eben in Moskau so viele Verwandte. Sie sind Boris. Ja. Ja. Jetzt sind wir uns darüber klar. Tja. Was meinen Sie, den Engländern wird es doch schlecht ergehen, wenn Napoleon über den Kanal kommt? Ich halte diese Expedition durchaus für ausführbar. Hier in Moskau kümmert man sich mehr um Dinners und Gesellschaftsklatsch als um die Politik. Von diesen Dingen weiß ich nichts, tut mir leid. Jetzt wird zum Beispiel viel von Ihnen und dem Grafen gesprochen, wem er wohl sein Vermögen hinterlassen wird. Obwohl er vielleicht uns alle noch überlebt. was ich ihm von Herzen wünschen möchte. Ja, das ist alles sehr traurig. Sehr traurig. Sie müssen den Eindruck haben, als trachteten alle nur danach, etwas vom Reichtum des Grafen zu erwischen. Wieso? Unter Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich Ihnen ausdrücklich sagen. Wir sind zwar sehr arm, aber wenigstens von mir kann ich das sagen. Gerade deshalb, weil Ihr Vater so reich ist, betrachte ich mich nicht als seinen Verwandten. Und weder ich noch meine Mutter werden ihn jemals um etwas bitten, noch etwas von ihm annehmen. Aber Paris, wie kommen Sie denn auf so etwas Sonderbares? Bin ich denn... Wie kann denn überhaupt jemand auf den Gedanken kommen... Ich bin froh, dass ich das alles herausgebracht habe. Hoffentlich habe ich Sie nicht verletzt. Aber es ist mein Grundsatz, alles offen herauszusagen. Also, was kann ich ausrichten? Kommen Sie zum Dinner zu Rastovs? Sehr gern, Paris. Ich werde mich pünktlich einfinden. Nun, meine Liebe, wie steht es? Ach, er ist in einem schrecklichen Zustand. Kaum, dass er noch jemand erkennt. Ich war nur einen Augenblick bei ihm und kam kaum dazu, auch nur zwei Worte mit ihm zu sprechen. Annette, um Gottes Willen, schlag es mir nicht ab. Hier, das ist von mir für Paris, für die Anfertigung seiner Uniform. Aber Natalia... Hier sind Sie, Gräfin. Nimm schon, Annette. Prachtvolle Kinder haben Sie, meine Liebe. Vor allem Natascha, Ihre Jüngste, das Namenstagskind, ein richtiges Sprühteufelchen. Ja? Und eine Stimme. Finden Sie? Oh, nun ja, wir haben einen Italiener als Lehrer genommen. Ach, sie hat Unterricht? Seit kurzem. Ist es dazu nicht vielleicht doch noch zu früh? Ich habe mir sagen lassen, das schadet der Stimme, wenn man in diesem Alter... Unsere Mütter haben mit 12, 13 Jahren sogar schon geheiratet. Mag sein. Natascha ist auch schon in Paris verliebt. Wie finden Sie das? In Ihren Sohn, Fürstin? Ja. Ich könnte natürlich streng sein und ihr dergleichen verbieten. Aber Gott weiß, was sie dann heimlich miteinander hätten. Und so erfahre ich doch jedes Wort, was sie ihm sagt. Abends kommt sie von selbst angelaufen und erzählt mir alles. Vielleicht bin ich zu nachsichtig, aber ich glaube, das ist schließlich immer noch das Bessere. Das schwarzäugige, nicht gerade schöne, aber lebhafte Mädchen mit dem großen Mund, den kindlichen Schultern, mit den schwarzen, aufgelöst nach hinten fallenden Locken, den zarten Armen und den dünnen Beinen, befand sich in jedem anmutigen Lebensalter, in dem das Mädchen kein Kind mehr und das Kind doch noch kein Mädchen ist. Sie war in den Wintergarten gelaufen und wartete darauf, dass Paris auch herauskommen würde. Als sie die Schritte des jungen Mannes hörte, flüchtete sie rasch zwischen die Blumenkübel und versteckte sich. Paris blieb in der Mitte des Raumes stehen, sah sich um, klopfte einige Stäubchen vom Ärmel seiner Uniform, ging dann auf den Spiegel zu, betrachtete eine Zeit lang sein hübsches Gesicht, lächelte und schritt auf die Ausgangstür zu. Natascha wollte ihn anrufen, aber sie besann sich eines anderen. »Mag er mich nur suchen«, sagte sie sich. Kaum hatte Paris den Wintergarten verlassen, als durch die andere Tür, erhitzt und aufgeregt, ihre um 2 Jahre ältere Cousine Sonja hereinkam. Tränen in den Augen und ein zorniges Gemurmel auf den Lippen. Nataschas erste Regung war, zu ihr hinzustürzen, aber sie beherrschte sich und blieb in ihrem Versteck wie unter einer Tarnkappe. Sie empfand dabei ein ganz besonderes, neuartiges Vergnügen. Sonja folgte eilig Nataschas Bruder, Nikolai, mittelgroß, krauses Haar, mit einem offenen Gesicht, auf dem sich an der Oberlippe schon einige schwarze Härchen zeigten. Sonja, was hast du? Wie kann man so sein? Nichts habe ich. Gar nichts. Lassen Sie mich. Nein, ich weiß, was los ist. Nun, dann wissen Sie es eben. Auch gut. Und Sie können wieder zu ihr hineingehen, zu Ihrer Julie. Sonja. Kannst du mich und dich selbst mit so einer Einbildung quälen? Sonja, du allein bist doch mein Alles, das will ich dir beweisen. kann es nicht leiden, wenn du mit ihr so redest wie vorhin. Ich werde es nicht wieder tun. Verzeih mir, Sonja. Er zog sie an sich und küsste sie. Ach, wie herrlich, dachte Natascha. Und als Sonja und Nikolai den Raum verließen, ging sie hinter ihnen her. Ihr Blick streifte dabei die Puppe, die sie vorhin auf einen der Blumenkübel geworfen hatte. Boris? Boris, kommen Sie bitte hierher. In den Wintergarten, ich muss Ihnen etwas sagen. Hierher. Was etwas? Ich. Geben Sie mir die Puppe. Bitte? Küssen Sie die Puppe. Natascha. Wollen Sie nicht? Wollen Sie lieber mich küssen? Wie komisch Sie sind. Da. Natascha, kommen Sie. Sie wissen, dass ich Sie liebe, aber... Sie sind in mich verliebt? Ja, ich bin in Sie verliebt. Aber bitte, wir wollen... Noch 4 Jahre, dann werde ich um Ihre Hand anhalten. 13, 14, 15, 16. Gut. Also abgemacht? Abgemacht. Für immer? Bis zum Tode? Ja, Herr Oberst, das nennt man Freundschaft. Sein Freund Paris ist zum Offizier befördert worden und schon lässt er die Universität um mich alten Mann im Stich und tritt auch in den Kriegsdienst, unser Nikolai. Brav. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Ich weiß, dass ich zu nichts anderem tauge als zum Soldatenpapa. Ich bin kein Diplomat, keine Beamtennatur. Wie er sich immer gleich ereifert. Dieser Bonaparte hat Ihnen wirklich allen den Kopf verdreht. Allen steht immer vor Augen, wie er es vom Fähnrich zum Kaiser gebracht hat. Na Gott geb's. Ich verstehe nicht, warum uns eigentlich der Teufel reiten muss, mit Bonaparte Krieg zu führen. Hat er schon die Österreicher zum Schweigen gebracht? Ich will Ihnen sagen, warum, mein Herr. Darum, weil der Zar es so will. Er hat im Manifest gesagt, er könne gegenüber den Russland drohenden Gefahren nicht gleichgültig bleiben. Pardon, kennen Sie das Sprichwort... Kindel, Kindel, bleib daheim und dreh deine Spindel. Das passt ausgezeichnet auf uns. Sogar Suworow haben sie klein gekriegt, völlig zusammengehauen. Und wo haben wir jetzt Kerls wie Suworow? Wir müssen eben kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Für unseren Zaren sterben, dann wird schon alles gut werden. Und rationieren sollen wir möglichst wenig, möglichst wenig. So denken wenigstens wir alten Husaren. Nicht wahr, junger Mann? Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich bin überzeugt, dass die Russen sterben oder siegen müssen. Sehr gut gesagt. Ein echter Husar, Ihr Sohn, Graf Rostow. Währenddessen vermisste Natascha ihre Freundin Sonja. In Sonjas Zimmer suchte sie vergeblich. Sie lief ins Kinderzimmer. Aber auch dort war die Cousine nicht zu finden. Nun wusste Natascha, wo sie Sonja suchen musste. Auf der Truhe im Korridor. Diese große Truhe war der Tränen- und Schmollwinkel der weiblichen Jugend im Rostowschen Hause. Und wirklich lag Sonja in ihrem leichten rosa Kleidchen mit dem Gesicht nach unten auf dem schmutzigen, gestreiften Federbett des Kindermädchens, das auf der Truhe seinen Schlafplatz hatte. Sonja! Sonja, was fehlt dir denn? Was hast du? Was hast du nur? Nikolais Marschorder ist eingetroffen. Er fährt in einer Woche ab. Aber Sonja... Deswegen würde ich auch nicht so weinen. Aber du ahnst ja nicht... Und das ahnt überhaupt niemand. Was für eine Seele er hat. Mein Bruder? Ach, du hast es gut. Ich bin ja nicht neidisch. Boris und du, für euch gibt es keinerlei Hindernisse. Aber Nikolai ist mein Vetter. Und da müsste der Metropolit selbst... Und dann auch dann ist es unmöglich. Mama wird sagen, ich verderbe Nikolai die Karriere. Und ich habe kein Herz und ich bin undankbar. Aber wahrhaftig... Ja, bei Gott, ich liebe euch alle so, dass ich glücklich wäre, wenn ich alles für euch opfern könnte. Aber ich hab doch nichts. Und da sagt deine Schwester vorhin, er würde Julia heiraten. Natascha. Aber Sonja, glaub ihr doch nicht. Du siehst doch, dass er ihr schon den ganzen Tag schöne Augen macht. Aber du weißt doch, wie wir beide mit Nikolai im Divanzimmer über das alles gesprochen haben. Weißt du noch? Damals nach dem Abendessen. Wir haben doch ganz genau alles abgemacht, wie alles werden soll. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im Einzelnen war, aber ich erinnere mich noch, dass alles wunderschön war und ganz leicht zu machen. Nikolai ist doch nur dein Vetter zweiten Grades. Und Boris hat auch gesagt, dass sich das alles machen lässt. Hör auf zu weinen, Sonja. Mein Herzchen, Nikolenka denkt überhaupt nicht an diese Julie. Glaubst du wirklich? Bei Gott? Wahrhaftig, bei Gott. Komm jetzt tanzen. Meine Haare. Das machen wir. Dieser dicke Peer, weißt du, der mir an der Tafel gegenüber saß, ist der aber komisch. Weißt du, was er gesagt hat, als ich ihn zum Tanz aufforderte? Ich fürchte, ich werde alle Figuren durcheinander bringen, aber wenn Sie meine Lehrmeisterin sein wollen. Nun kommt der Danilo Kubo. Während im Saal bei Rastoffs die sechste Anglaise getanzt wurde und die ermatteten Diener und Köche das Souper herrichteten, erlitt Graf Besuchow bereits seinen sechsten Schlaganfall. Die Ärzte erklärten, es gäbe keine Hoffnung auf Genesung mehr. Dem Kranken wurde die stumme Beichte abgenommen und das Abendmahl gereicht. Dann wurden die Vorbereitungen zur letzten Ölung getroffen. Das schwach beleuchtete Empfangszimmer war voller Menschen. Sie erhoben sich ehrerbietig, als der Oberkommandierende von Moskau, der etwa eine halbe Stunde lang mit dem Kranken allein gewesen war, um von dem angesehenen Großwürdenträger aus der Zeit der Kaiserin Katharina Abschied zu nehmen, aus dessen Zimmer trat. Er erwiderte flüchtig die Verbeugungen und suchte sich so schnell wie möglich den auf ihn gerichteten Blicken der Ärzte, Adjutanten, Geistlichen und Verwandten des Grafen zu entziehen. War das eben der Oberkommandierende selbst neben Fürst Wassili? Natürlich. Wie jugendlich er noch aussieht. Ist aber auch schon hoch in den 60ern. Was Sie nicht sagen, Doktor. Es heißt, der Graf erkennt niemanden mehr. Es ist doch wohl noch nicht zu spät zur letzten Ölung, Hochwürden. Das Sakrament ist ein gewaltig Ding, Mütterchen. Ich habe einen gekannt, der hat 7-mal die letzte Ölung empfangen. Ich habe noch nie erlebt, dass einer nach dem dritten Schlaganfall noch davongekommen ist. Die Grenze des menschlichen Lebens ist festgesetzt und niemandem ist es gegeben, sie zu überschreiten. Was war er für ein rüstiger Mann? Wem wird wohl jetzt all dieser Reichtum zufallen? Es werden sich schon Liebhaber finden. Pardon, liebe Cousine. Sie sind es, Fürst Wassili. Ist etwas geschehen? Nein, nein, alles beim Alten. Ich bin nur gekommen, um mit dir über unsere Sache zu sprechen. Schrecklich. Ich wollte schlafen, aber ich kann nicht. Glaubst du vielleicht, ich bin besser dran? Bin abgehetzt wie ein altes Postpferd. Aber in solchen Augenblicken, meine liebe Cousine, muss man an die Zukunft denken. An euch. Schließlich weißt du, Katisch, dass ihr drei Schwestern und meine Frau, ja also, dass wir alle die einzigen direkten Erben des Grafen sind. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, daran zu denken und darüber zu sprechen. Mir selbst geht es ja nicht anders, aber... Ich bitte Gott nur unablässig um eins, dass er sich seine Erbarmen und seiner herrlichen Seele vergönnen möge, ruhig zu scheiden aus dieser... Natürlich. Aber schließlich hat der Graf im vorigen Winter ein Testament gemacht, wonach sein ganzes Vermögen unter Umgehung der rechtmäßigen Erben an Pierre fallen soll. Er hat so manches Testament gemacht. Aber Pierre kann er gar nicht zum Erben einsetzen. Er ist ein uneheliches Kind. Wenn ich dir aber sage, dass er ein Gesuch an den Zaren gerichtet hat, in dem er bittet, Pierre adoptieren zu dürfen? Verstehst du? Bei den Verdiensten des Grafen würde diese Bitte Gehör finden. Das hätte gerade noch gefehlt. Ein Bâtard. Wenn der Graf bittet, Pierre als seinen rechtmäßigen Sohn anzuerkennen, dann ist Pierre eben nicht mehr ein Bâtard, sondern ein Graf Besuchow, meine Liebe. Und dann erbt er aufgrund des Testaments alles. Und unser Anteil? Aber meine liebe, gute Katja, das ist doch klar wie der Tag. Dann ist er der einzige Erbe des ganzen Vermögens und ihr bekommt nichts, überhaupt nichts. Noch ist das Gesuch nicht abgeschickt, wenn auch der Zar bereits davon weiß. Aber wenn das Testament und der Brief nicht vernichtet sind, ehe alles zu Ende ist, dann bleibt dir nichts außer dem tröstlichen Bewusstsein, ein gutes Werk getan zu haben. Das kannst du mir glauben, mein Täubchen. Sie halten mich wohl für ganz und gar dumm, mon Cousin. Ich weiß, dass dieses Testament geschrieben worden ist. Aber ich weiß auch, dass es ungültig ist. Meine liebe Prinzessin Katharina, ich bin nicht gekommen, um mich mit dir zu zanken, sondern um mit dir als einer lieben, guten, nahestehenden Verwandten über deine eigenen Interessen zu sprechen. Wenn du mir schon nicht glauben willst, dann glaube wenigstens den Leuten, die es wissen müssen. Ich habe eben erst mit dem Advokaten des Grafen gesprochen und der hat mir ganz dasselbe gesagt. Also das ist der Dank. Das ist die Anerkennung für Menschen, die seinetwegen alles geopfert haben. Wirklich, großartig, herrlich. Aber ich will gar nichts haben, Fürst. Ich habe nichts gewollt und ich will auch nichts haben. Ja, ja, aber es handelt sich nicht um dich allein, sondern auch um deine Schwestern und um... Ich habe das ja längst gewusst, aber ich habe es wieder vergessen, dass ich in diesem Hause nichts weiter erwarten konnte als Gemeinheit, Betrug, Neid, Intrigen und Undank. Schwärzesten Undank. Weißt du, wo das Testament ist oder weißt du es nicht? Ach, war ich dumm. Ich glaubte noch an die Menschen und liebte sie. Ich weiß ja, was für ein gutes Herz du hast. Nein, ich habe ein böses Herz. Ich weiß schon, Katisch. Beruhige dich nur. Er hat es ja nicht in einer bösen Absicht verfasst, sondern in einem Augenblick der Erregung als Kranker und dann einfach vergessen. Unsere Pflicht ist es, diesen Fehler wieder gut zu machen und ihn nicht mit dieser Ungerechtigkeit auf dem Herzen sterben zu lassen. Er wird das Testament gewiss vernichten wollen. Nur darum bin ich ja überhaupt hierher gekommen. Jetzt durchschaue ich alles, wessen Intrigen dahinter stecken. Das ist Ihr Protégé gewesen. Ihre liebe Fürstin Trubezkaja, die ich nicht einmal als Stubenmädchen haben möchte. Dieses ekelhafte, niederträchtige Frauenzimmer. Im vorigen Winter hat sie sich uns hier aufgedrängt, hat dem Grafen lauter Gemeinheiten über uns alle eingeredet. Und in dieser Zeit hat er dieses niederträchtige Schriftstück verfasst. Katisch, das Testament. Du weißt, dass ich nach Pierre geschickt habe? Was der Graf ausdrücklich nach ihm verlangt hat, indem er auf sein Bild zeigte. Der Graf? Es ist in der Mosaikmappe, die er unter seinem Kopfkissen liegen hat. Jetzt weiß ich es. Die Fürstin Drubetskaja hatte es sich nicht nehmen lassen, Pierre vom Ball beim Grafen Rastow in das Sterbehaus zu begleiten. Sie war ihm auch nicht von der Seite gewichen, als er, völlig benommen und verwirrt, von seinem nicht mehr zu Bewusstsein kommenden Vater Abschied genommen hatte. Umgeben von den drei Prinzessinnen, den betenden Geistlichen, den Ärzten und Fürst Wassili. Der Fürst und Prinzessin Katharina waren während der Zeremonie für einige Augenblicke in der Tiefe des Zimmers hinter dem hohen Bett mit den Seidenvorhängen verschwunden und hatten den Raum erst später durch eine andere Tür wieder betreten. Pierre maß ihm keine Bedeutung bei. Er konnte sich auch nicht erklären, worum es ging, als er kurze Zeit später die Prinzessin, die eine Mosaikmappe festhielt, seine Begleiterin und den Fürsten Wassili in dem Raum vor dem Sterbezimmer antraf. Gestatten Sie, dass ich das selbst beurteile, Fürstin, was nötig ist und was nicht. Aber liebe Prinzessin, wird das den armen lieben Onkel nicht zu sehr angreifen, gerade jetzt? Ein Gespräch über weltliche Dinge, da seine Seele sich bereits anschickt. Lassen Sie Katisch nur machen, meine gute Anna Michailowna. Sie wissen, wie der Graf Sie liebt. Ich habe auch gar keine Ahnung, was für Papiere in dieser Mappe sind. Ich weiß nur, dass das richtige Testament in seinem Schreibtisch liegt. Nein, bleiben Sie, liebe gute Prinzessin, ich flehe Sie an. Schonen Sie den armen lieben Onkel. Ich beschwöre Sie. Pierre! Ich denke, bei so einem Familienrat ist er keineswegs überflüssig, nicht wahr, Fürst? Warum sagen Sie denn nichts, mon Cousin? Warum sagen Sie denn kein Wörtchen, wenn sich Gott weiß, wer erlaubt, sich hier einzumischen und an der Schwelle eines Sterbezimmers solche Szenen zu machen? Intrigantin! Oh, das ist doch lächerlich! Lassen Sie los, Katisch! Sie auch so, lassen Sie doch los! Ich selbst werde hineingehen und ihn fragen. Jawohl, ich selbst. Das wird Ihnen wohl genügen. Aber mein Fürst, so lassen Sie ihm doch einen Augenblick Ruhe, nachdem er eben erst das allerheiligste Sakrament empfangen hat. Was sagen Sie denn dazu, Pierre? Sie unverschämtes Frauenzimmer! Um Christi Willen, was macht ihr? Er stirbt und ihr lasst mich allein! Die älteste Prinzessin ließ die Mappe fallen. Die Fürstin bückte sich rasch, ergriff den Gegenstand des Streites und eilte ins Schlafzimmer. So! Darauf haben Sie ja nur gewartet!

Wir brachten den ersten Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller waren André Balkonski, Fred Düren, Lisa, seine Frau, Annegret Golding, Maria, seine Schwester, Waltraud Kramm, Fürst Balkonski, sein Vater, Herwart Grosse, Pierre Besuchow, Hans-Peter Minetti, Natascha, Jutta Wachowiak, Graf Rastow, ihr Vater, Albert Gerbe, Gräfin Rastava, ihre Mutter, Gisela Morgen, Nikolai, ihr Bruder, Klaus-Joachim Manchen, Sonja, ihre Cousine, Gisela Büttner, Fürst Vassili, Wolfgang Brunegger, Fürstin Dubetskaja, Berti Deutsch, Boris, ihr Sohn, Gerd André. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Meczinski. In weiteren Rollen hörten sie Margarete Taute, Horst Schön, Klaus Piontek, Marion van de Kamp, Carola Braunbock, Fritz Decho, Rudolf Christoph und andere. Schnitt Monika Buley, Ton Hans-Jürgen Wollermann, Regieassistenz Detlef Kurzweg und Lothar Hahn, Funkbearbeitung Wolfgang Beck, Regie Werner Grunow.